Ein Jahr in Australien. Das war eine tolle Zeit. Ich kann wirklich sagen, ich hatte das beste Jahr in meinem Leben, auch wenn es nicht immer einfach war und die eine oder andere Träne geflossen ist. Ich habe mich 2009 beworben und als ich schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, kam überraschend ein Anruf von der Agentur für Au-pairs in Stuttgart. Eine Familie aus Australien hatte ihre Zusage gegeben. Alles schien perfekt.